Kundgabe 4868. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.03.1950. Liebe zum Nächsten. Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und damit beweiset ihr mir die Liebe zu mir und zum Nächsten. Denn ein Werk der Nächstenliebe ist auch eine Liebesbezeugung gegen mich und wird euch um vieles reicher machen, als was ihr hingegeben habt. Und wer ist euer Nächster? Ein jeder Mensch, der hilfsbedürftig ist und mit einer Bitte an euch herantritt, ganz gleich, ob sie ausgesprochen wird oder unausgesprochen bleibt. Denn ihr werdet es selbst erkennen, wann eure Hilfe notwendig und angebracht ist, so wie der Funke der Liebe in euch aufflammt und euch die Not des Mitmenschen berührt. Doch ihr könnet auch im Überfluss leben und ohne ein Opfer zu bringen, ein Werk der Nächstenliebe verrichten. Doch es wird nicht als solches angesehen, so euch die Liebe fehlt, so ihr helfet, um einen lästigen Bittsteller loszuwerden oder vor den Mitmenschen zu glänzen. Es gibt so viele Motive, die den Menschen zu einer Hilfeleistung veranlassen können. Doch nur ein Werk barmherziger Nächstenliebe gilt vor mir, wozu euch das Herz antreibt. Und ihr werdet die Erfahrung machen, dass wenn die Liebe im Herzen der Menschen erkaltet, die Hilfe für die Mitmenschen organisiert wird und nun gewissermaßen mechanische Liebeswerke verrichtet werden, die wohl die Not der Mitmenschen lindern können, die aber nicht als Werke der Nächstenliebe, als Erfüllung meines Liebegebotes gelten können und die darum auch nicht erlösend wirken können. Es soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Es soll ein Geben in der Stille sein. Doch nicht allein die materiellen Gaben sind es, die als Werk der Nächstenliebe bezeichnet werden. Jede sonstige Hilfeleistung, jeder gute Blick und jedes gute Wort kann als Liebeswerk gewertet werden, so es aus dem Herzen kommt. Die geistige und seelische Not der Menschen ist oft noch größer als die irdische Not. Und dort sollet ihr helfend euch betätigen durch Zuspruch und Tröstung im Leid, durch geistiges Erbauen, durch Übermittlung meines Wortes und Zurückführen zum Glauben, wo solches nötig ist. Das alles fällt unter das Gebot der Nächstenliebe. Und nur ein weiches, mitfühlendes Herz fordere ich. Und ihr werdet mein Gebot der Liebe zu mir und zum Nächsten erfüllen. Und auch die Liebe im Herzen des Nächsten erwecken, der dadurch auch auf den rechten Weg geführt werden kann und ihr euch doppelten Lohn erworben habt. Doch nicht um des Lohnes willen sollet ihr helfen, sondern nur aus Liebe zu mir. Dann werden alle eure Werke gesegnet sein. Amen.